drinnen ist ein Fenster zerbrochen. Ich kann den Zug nicht vertragen und habe daher die Spalettladen geschlossen. Jetzt ist aber so finster drin, dass ich unmöglich ohne Licht. Der Jäger soll mir. Wo ist er denn hin? Am Ende ist er gar zu meiner Konstanze geschlichen. Das soll ihm ja. Amen. Ich habe ihm Unrecht getan. Die Eifersucht, närrisches Zeug, ich muss das lassen. Ja, wie ruhig er da liegt. So schlaft kein Verliebter. Der hat wohl keine Gedanken an sie. Konstanz, ja. Ole Teufel, was war das? Reizende Gestalt. Konstanz, ja. Er träumt von ihr. Der Schlingel untersteht sich von ihr zu träumen. Nur noch ein Pussy. Pussy. Höllenelement! Solche Träume dulde ich nicht. Komm, komm du. Heute, so wird's besser gehen. Wir wollen doch sehen, ob sie dem Rotkopf ein Pupupussi gibt. Die Perücke ganz sachte vom Kopf gehoben. Ich lass gestanz hier. Ich bin so kitzlig am Kopf. Jetzt versuch dein Glück, roter Adonis. Den Talisman heilst nimmer wieder. Schlafe wohl und gutes Erwachen. Zartes Handel. Handel. Was war denn das? Was? Mir scheint gar... Ein Bedienter stürzt sich hinaus. Die Gnädige kommt nach Hause. Jetzt wäre ich hier vorgestellt. Ist das mein Anzug ist ganz derangiert, das Krawattel verschlafen. Wo ist denn da Spiegel? Ah, jo, da ist einer. Himmel und Erde. Der Rücken ist weg. Das ist mir vielleicht im Schlaf abgefallen, wo ist... Ist denn. Nein, dein Weg verloren. Geraubt. Wer hat diese Bosheit? Da ist Eifersucht im Spiel. Hotellischer Friseur, pomadiges Ungeheuer. Das hast du getan. Du hast den grässlichen Perückenraub begangen. Jetzt im entscheidendsten, hoffnungsvollsten Moment stehe ich da als Windlicht an der toten Bar meiner jungen Karriere. Halt. Mein Erster drinnen und frisiert die Tour der Gnädigen. Na, der kommt mir nicht aus. Du gibst mir meine Perücken wieder oder zittere, Kampelritter. Ich beitel dir die Haarpuderseele bis aufs letzte Stäuberl aus dem Leib.